Guten Tag, liebe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Eltern. Wann ist das Klima endlich gerettet? Stelle ich hier mal als Titel und als Frage in die Öffentlichkeit, immerhin die YouTube-Öffentlichkeit. YouTube verbindet ja quasi Menschen aus aller Welt miteinander. Und auch in Deutschland sollte YouTube Menschen miteinander verbinden und nicht Leute zensieren, die eine andere Meinung haben, ne, als YouTube. Also wann ist das Klima endlich gerettet? Heute haben wir den 21. Juni 2019. Mein Name ist Klaus aus dem Haus des Jägers. Wann ist das Klima endlich gerettet? Ja, man kann ja diese Frage gar nicht oft genug stellen, ne? Denn viele Leute sagen, wir müssen das Klima retten und verbreiten Angst, Panik und auch Aggressionen, ne? Sie zerstören das Eigentum anderer Leute mit dem Ziel, unsere Nation zu spalten und Macht für sich zu erringen. Macht und natürlich auch Geld und politische Positionen, ne, Einfluss. Schaut mal hier, Seeklima und Landklima gibt es, ne, gibt es. An der See ist ein anderes Klima als auf dem Kontinent. Hier kann man das schön sehen, hier Seeklima, Übergangsklima und Kontinentalklima. Ne, all diese verschiedenen Klimata, die gibt es. Da kann man sich sogar hier mal ein Video angucken. Übergangsklima und Kontinentalklima in Europa. Ne? Da zeigen Sie hier, das Klima in Mitteleuropa wird von den vorherrschenden Westwinden geprägt. Ja, nicht nur von den Westwinden, sondern auch von der Sonne. Ne? Ohne Sonne wäre ziemlich kalt. Ne? Was meint ihr? Also die Sonne leistet einen, wenn nicht den größten Beitrag dazu, welche Temperatur wir haben. So, für Klimaschutz, ja, da sollen wir sogar auf Kinder verzichten, fordern einige böse Menschen. Wir sollten quasi auf euch verzichten, ne? Aber das wollen wir nicht. Wir wollen gerne Kinder haben. Wir wollen Kinder, die lernen und die die Wahrheit lieben und die selber wieder Kinder bekommen und auch produktive Mitglieder unserer Nation werden. Solche Kinder wollen wir, die was lernen wollen und die dann was können, weil sie was gelernt haben. Denn wir brauchen Menschen, die was können, ne? Ganz viele unterschiedliche Berufe. Und hätten unsere Eltern sich in Panik vor Klimawandel versetzen lassen, dann gäbe es uns gar nicht, ne? Wäre auch nicht gut, ne? Also viele Leute sagen, wir müssen das Klima retten, aber wann das Ziel der Klimarettung erreicht sein wird, das sagen sie uns merkwürdigerweise nicht. Ne? Ich kann euch mal erzählen aus meiner Lebenserfahrung, ne, in den vergangenen Jahrzehnten, die euch noch fehlt übrigens, die Lebenserfahrung und das Wissen, das man sich in vielen Jahren erarbeiten kann. Also bereits in vergangenen Jahrzehnten wurde immer wieder von Wissenschaftlern behauptet, wir werden alle sterben, wenn wir nichts unternehmen gegen irgendwas, ne? Dabei ging es dann um Waldsterben, Robbensterben, das Ozonloch. Dann Jahre später hieß es, die globale Erwärmung sei ganz böse und wir müssen was machen, sonst werden wir alle sterben, ne? Und jetzt sagen sie uns, der Klimawandel, die Klimakatastrophe, die Klimaapokalypse naht. Und wenn wir uns nicht, wenn wir nichts unternehmen, werden wir alle sterben. Wisst ihr, das ist genau das Muster, was zum Beispiel hier verfolgt wird von dem Locus, ne? So eine Nachrichtenseite hier, online Locus, ne? Hier sehen wir das. Schockprognose zur Klimakatastrophe. Da sagen sie uns auch wieder, oh, wenn wir nichts unternehmen, da werden wir alle tot sein. Ne? Mitte des Jahrhunderts, schreiben sie hier, ist die Menschheit am Ende. Ne? Das behaupten die hier in ihrer Titel oder in ihrer Schlagzeile. Ne? Also Das soll natürlich Angst machen. Dann hier natürlich auch so ein Foto. Wisst ihr, was da rauskommt hier aus? Das ist Wasserdampf, mehr oder weniger. Das sind so Kühltürme hier. Die Wolken hier, das ist harmloser Wasserdampf, sieht aber dramatisch aus. Ne? Und so spielen sie mit euren Gefühlen. Ne? Schockprognose zur Klimakatastrophe. Es gibt keine Klimakatastrophe. Ich kann euch beruhigen. Ne? Auch wird die Erde niemals untergehen. Aber da komme ich noch drauf zu sprechen. Hier, also der Locus als Beispiel, ja, für viele andere Zeitungen, die das auch machen, oder Magazine oder Fernsehen, die behaupten hier also, Mitte des Jahrhunderts ist die Menschheit am Ende. Also wir haben jetzt 2019, Mitte des Jahrhunderts wäre 2050, wären also 30 Jahre, ne? In 30 Jahren ist die Menschheit am Ende. Wisst ihr, das haben sie uns schon in den 1970er Jahren erzählt. Insbesondere sind es immer die gleichen Leute. Hier zum Beispiel dieser Biologe Paul Ehrlich von der amerikanischen Stanford University. Der Mann, der warnt schon seit Jahren, ne, immer wieder, oh, wenn wir nichts machen, ne? Der Untergang der menschlichen Zivilisation in den kommenden Jahrzehnten sei nahezu gewiss. Ne? Und das sagt der Mann schon seit über 30, 40 Jahren. Also, und der ist auch nicht besonders glaubwürdig, dieser Biologe Paul Ehrlich. Auch die Stanford University ist nicht glaubwürdig. Heutzutage sind Universitäten gar nicht mehr glaubwürdig. Jeder, der behauptet, Universitäten würden also hier Wahrheit quasi am Fließband produzieren, ne? Das ist ein Spinner. Ne? Das ist ein Spinner. Weil, wisst ihr, die Wissenschaftler sind abhängig von den Aufträgen, die sie bekommen, beziehungsweise von den Leuten, die sie bezahlen. Ne? Und wer bezahlt die Wissenschaftler? Hm? Ihr mit euren Steuergeldern. Ne? Und dann kriegt ihr der Staat hier, und der Staat, der sagt dann den Wissenschaftlern, was sie zu tun haben. Und wer ist der Staat? Der Staat, das sind heute leider nur noch die Altparteien, ne, die hier so eine Angst- und Panikmache betreiben, zusammen hier mit den Medien. Ne? Das machen sie zusammen mit den Medien. Sie unterscheiden gar nicht hier das Klima. Ja, wisst ihr, es gibt überhaupt kein Klima, kein globales Klima. Es gibt Seeklima und Landklima. Dann gibt es auch noch Wüstenklima. Ne? Gibt es auch noch Wetter. Wir haben Wüstenklima. So ein Schwachsinn. Auch wieder der Fokus hier, der Lokus. Ne? Wir haben Wüstenklima. Nee, haben wir gar nicht. Guckt mal raus. Ne? Das, was ihr hier seht, ist eine Wüste auf dem Bild. Aber bei uns wachsen viele Bäume. Wir haben Flüsse und Seen. Wir haben Wasser genug hier in Europa. Deshalb ist es hier auch schön grün. Ne? Dann gibt es auch noch das arktische Klima. So, hier haben wir mal arktisches Klima. Ne? Seht ihr, das ist ganz was anderes. Man könnte sagen, es ist eine Eiswüste, aber da ist es eben halt sehr kalt, und in den Wüsten ist es sehr warm. Ne? Und dann gibt es auch noch das Seeklima. Hier kann man auf den Karten sehen, dass es an den Küsten ein anderes Klima gibt. Andere Wetterverhältnisse als auf dem Kontinent oder im Inneren des Kontinents, was sie hier durch die verschiedenen Farben dargestellt haben. Es gibt auch ein Übergangsklima. Ne? Also es gibt verschiedene Klimata. Seeklima, Landklima, arktisches Klima, Wüstenklima, kontinentales Klima, Übergangsklima. All das gibt es. Ne? Aber das erzählen sie euch nicht. Komisch, ne? Warum erzählen sie euch das nicht? Fragt euch das mal. Also, und fragt vor allen Dingen mal die Leute, die euch sagen, wir müssen das Klima retten. Ja, wann ist denn das Ziel der Klimarettung erreicht? Das würden wir gerne mal von denen wissen. Ne? Welche Werte müssen erreicht werden, damit das Klima gerettet ist? Welche Situation muss hergestellt werden, ja, damit das Klima gerettet ist? Vor allen Dingen welches Klima? Das Wüstenklima, das arktische Klima, das Seeklima, das Übergangsklima oder das kontinentale Klima? Welches Klima wollen Sie eigentlich retten? Das sagen Sie uns nicht, weil Sie zu dumm sind, zu dumm zu unterscheiden. Also wer nicht zwischen einer Wüste unterscheiden kann und hier einer Arktis und unserem Klima hier in Mitteleuropa, ja, der ist doch einfach, ne, dumm. Und vor allen Dingen, also ihr seht ja, man kann nicht das globale Klima retten. Das ist eine völlige sinnlose Aussage, weil es gibt nicht nur ein Klima. Sollten wir nicht erstmal Menschen retten oder unsere Familien, bevor wir irgendwas anderes retten? Was ist denn das Klima? Das ist einfach ein Schlagwort geworden, das gewisse böse Leute benutzen, um euch Angst zu machen. Also das Klima im Sinne eines globalen Klimas, das gibt's gar nicht. Haben wir gerade gesehen, ja? Wüstenklima, arktisches Klima, subtropisches Klima gibt's auch noch, ne? Die Dschungel, ne? Dann gibt's auch noch ein Hochgebirgsklima, ja? Hochgebirgsklima gibt's auch, fängt so bei 3.000, 4.000 Metern an. Da gibt's das Meeresklima, das Küstenklima und das kontinentale Klima. Welches davon soll gerettet werden? Das sagen sie euch nicht, weil sie es nicht sagen können, ne? Weil es nämlich ein Unfug ist, zu sagen, wir müssen das Klima retten, sonst droht die Klimakatastrophe. Ne? Es ist ein ganz dummer Satz, weil er nämlich zeigt, dass derjenige, der ihn sagt, überhaupt keine Ahnung hat von Wetter oder Klima. Also wer nicht unterscheiden kann zwischen Seeklima und arktischem, subtropischem, Hochgebirgs, Meeresklima, Küstenklima, kontinentales Klima, ja, also wer da nicht unterscheiden kann, der ist einfach doof, ne? Einfach strunzdumm. Ne? Und dann müsst ihr auch mal die Fragen, die hier sagen, oh, wir müssen das Klima retten, bei welchem Datenstand können wir uns denn zurücklehnen und sagen, so, jetzt ist das Klima endlich gerettet. Ne? Darauf hätte ich gerne eine konkrete Antwort von all den Grünen, die hier Panik verbreiten, auch von der Greta, hätte ich gerne mal eine Antwort darauf, wann denn das Klima gerettet ist. Ne? Und ihr hättet sicherlich auch gerne eine Antwort darauf. Denn wisst ihr, eine Rettung ist eine außergewöhnliche Maßnahme, nach der man wieder in das Alltagsleben zurückkehren möchte. Ihr rettet ja nicht jeden Tag einem Ertrinkenden das Leben. Ihr springt ja nicht jeden Tag in einen Fluss, um einen Ertrinkenden herauszuziehen. Das ist nämlich eine Rettung. Oder fragt mal Feuerwehrmänner, was eine Rettung ist. Das ist ein Einsatz, wo Menschen dann aus einer gefährlichen Situation befreit werden, um dann wieder ganz normal weiterleben zu können. Aber das wollen sie gar nicht. Ja? Die Leute, die hier die Klimakatastrophe herbeireden wollen und nichts anderes. Ne? Es wird keine Klimakatastrophe geben. Ne? Die Erde wird auch nicht untergehen. Und ich sag euch auch nachher, woher ich das weiß. So, wir können uns aber auch mal Fakten angucken hier. Und zwar Anteile verschiedener Staaten am CO2-Ausstoß. Ne? Da habe ich hier so einen Tab. CO2-Emissionen, da können wir hier auf der Karte sehr gut sehen. Anteile der globalen Carbondioxid, also CO2-Emissionen, also Ausstoß. Ne? Hier, und das ist 2015 hier, die Karte hier. Da sehen wir also, welche Länder wie viel Prozent Anteil haben am Ausstoß von CO2. China zum Beispiel hier, das blaue, hier oben rechts, ne? Hier auf 2 Uhr, auf 12 Uhr bis 15 Uhr, 28% alleine China, also fast ein Drittel. Dann die Vereinigten Staaten, 15%. Indien stößt 6% CO2 aus im Jahr. Russland nur 5%, Japan 4% und hier unten Germany 2%. So, das ist der Anteil des CO2-Ausstoßes von Germany, Deutschland. 2% an der Gesamtmenge von CO2. Das ist nicht viel, das ist gar nicht viel. Und hier geht es dann weiter, der Iran 2% und Kanada 2%, Südkorea 2%, Saudi-Arabien, das kleine Saudi-Arabien, ja, 2%, da leben, ich weiß nicht, unter 10 Millionen Leute und hier bei uns leben über 80 Millionen Leute. Also Saudi-Arabien stößt genauso viel CO2 aus hier wie Kanada, Südkorea, Iran, Germany mit einer, das sind Länder hier. Deutschland, Iran, Kanada, Südkorea, die 10-mal mehr Einwohner haben als Saudi-Arabien. Brasilien hier nur 1%, Mexiko 1% hier und so weiter, Polen, Türkei, Italien, ne? Da haben sie es hier aufgeschlüsselt, also Deutschland 2%, da sind dann immerhin noch 100 weniger, 2 ist richtig, 98. Ne? 98. Deutschland hat 2%. Selbst wenn Germany den CO2-Ausstoß auf null reduzieren würde, ne? Das würde bedeuten, wir müssten alle aufhören zu atmen und zu leben, ne? Dann würde hier aus Deutschland null CO2 in die Atmosphäre kommen. Dann gäbe es aber immer noch 98% Ausstoß. Und wir können auch wirklich mal fragen hier, ist CO2 denn wirklich so gefährlich? Die Antwort darauf ist nein, ist es überhaupt nicht. Ja? Die Grünen, insbesondere dieser studierte Philosoph, der keine Ahnung hat von Gott, der weiß gar nichts über Gott, der hat nur das gelesen, was Menschen geschrieben haben, aber nicht, was Gott geschrieben hat. Ne? Und was ist denn wichtiger, liebe Kinder und Jugendlichen? Und auch Erwachsene. Was ist am wichtigsten? Das, was Gott sagt oder das, was Menschen sagen? Ich weiß, was wichtiger ist. Das, was Gott sagt. Das wissen viele von euch auch. Und das ist auch richtig so. Also die Grünen verbreiten Panik und machen Angst. Ne? Wir kommen gleich hier noch auf die CO2-Gefahr zurück, ob das wirklich so gefährlich ist. Ne? Das zeige ich nämlich, dass das gar nicht der Fall ist. Aber zuerst mal sprechen wir jetzt hier über die Grünen, ne? Die verbreiten Panik. Die wollen sogar, dass ihr in Panik verfallt. Und wenn man in Panik ist, wenn man zittert vor Angst, wie neulich ihr wisst schon da, ne? Die Kanzlerin Merkel, die hat ja so gezittert da, das war auch nicht das erste Mal. Das war Panik, ne? Die hatte eine Panikattacke. Ne? So sieht das nämlich aus, wenn ein Mensch vor lauter Angst zittert. Und wovor hatte die jetzt Angst? Vor der deutschen Nationalhymne. Ja, sieht so aus. In Mexiko war das nämlich auch schon mal so. So, aber wir machen jetzt hier weiter mit unseren Grünen. Ne? Das sind nicht meine Grünen. Ich wähle die nicht, niemals. Ne? Also die verbreiten Panik und machen Angst mit ihrem Schlagwort. Es droht die Klimaapokalypse. Ne? So, wisst ihr, was Apokalypse wirklich bedeutet? Das bedeutet nicht Zerstörung oder Weltuntergang. Was Apokalypse tatsächlich bedeutet, das erkläre ich euch ausführlich in meinem Film hier Apokalypse ist gut, Genesis Studienhilfe. Ne, da kann man jetzt nicht mehr kommentieren, ist auch egal, weil ihr könnt hier was lernen, nämlich was Apokalypse wirklich bedeutet. Es bedeutet nämlich etwas Gutes. Apokalypse ist gut. Ihr könnt ja mich auch sehen. In so einer alten römischen Villa habe ich da gefilmt und ich erkläre da, was Apokalypse tatsächlich bedeutet. Und ich mache das jetzt hier kurz, Ne? Ihr könnt aber hier mein Video sehen auf meinem Kanal Cluster Vision Mach 2 auf YouTube. Apokalypse bedeutet Enthüllung, Offenbarung. Etwas, was man vorher nicht wusste, wird einem offenbart. Ne? Es heißt auch Enthüllung, Aufdeckung. Ne? Und Apokalypse bedeutet im biblischen Zusammenhang die Enthüllung, die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Offenbarung der Söhne Gottes. Ja, zieht euch das mal rein, stellt euch das mal vor. Ja? Der allerhöchste Gott wird seine Söhne auf der Erde offenbaren. Ne? Und dieses Wort Apokalypse ist das griechische, das altgriechische Wort für Offenbarung oder auch Enthüllung oder auch Aufdeckung. Und in der Bibel steht, die ganze Schöpfung hier sehnt seufzend die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das könnt ihr hier im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 19 nachlesen. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Warum sehnt die Schöpfung die Offenbarung der Söhne Gottes herbei? Weil die Schöpfung heute leidet, ja, ne, unter vielen Bösewichten, unter dem ganzen unschuldigen Blut, das vergossen wird in ungerechten Kriegen. Und die ganze Schöpfung sehnt die Söhne Gottes herbei. Wisst ihr warum? Weil die Söhne Gottes das in Ordnung bringen werden, ja, was die Menschen und böse Menschen hier Übles angerichtet haben. Die Söhne Gottes werden wieder Ordnung schaffen und das Böse auf der Erde ausrotten. Das werden sie tun. Und sie werden dafür sorgen, dass alles wieder in Ordnung kommt. Und das ist die wahre Bedeutung von Apokalypse. Und nicht Weltuntergang, wie sie das hier bei Fokus euch zeigen mit einem Bild, das euch Angst machen soll. Hier dramatische Wolken, wisst ihr, das ist überhaupt nicht gefährlich. Hier, das sind Kühltürme. Ja, wie gesagt. Und hier in meinem Film Apokalypse ist gut, da könnt ihr eben hören, dass das tatsächlich so ist. Und das könnt ihr dann auch überprüfen, ne? Man muss ja nicht jedem alles glauben, was einem erzählt wird. Man kann auch prüfen, ne? Und deshalb soll man Quellen nennen. Wie ich hier das tue, ja, Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 8, Vers 19, ist eine Quellenangabe, ja, aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Die Söhne Gottes werden kommen, wenn Gott sie offenbart und dann werden sie auf der Erde alles in Ordnung bringen. Das werden sie tun und ihr könnt auch zu Gott beten, ne, im Namen seines Christus, Jesus, und ihn bitten, dass er das jetzt bald tut. So, und wir fahren jetzt mal fort hier, ne? Rettung, also Klimarettung. Bei einer Rettungsaktion, da könnt ihr Feuerwehrleute fragen, ne? Oder auch vielleicht Polizisten. Da kommt es ja darauf an, jemand aus einer gefährlichen Situation zu befreien. Und die Gefahr besteht, so sagen heute die sogenannten grünen Politiker, im CO2-Ausstoß. Wisst ihr, was Photosynthese ist? Photosynthese hier, da haben wir eine wunderschöne Grafik hier. Guck mal hier links, ne? Wir sehen hier also unten das Braune ist die Erde und dann ist da so Wasser drin und Mineralien und natürlich hier die Wurzeln von den schönen Blümchen, die hier sind. Ne? Und links hier oben sehen wir die Sonne, die gibt ihr Licht ab. Und es gibt Kohlenstoffdioxid, CO2. Ne? Und der blaue Pfeil hier, der zeigt, dass das Kohlenstoffdioxid in die Pflanze reingeht. Die Pflanze atmet quasi. Ne? Die haben so kleine Löcher in den Oberflächen ihrer Blätter und da atmen sie CO2 ein. Und schaut mal dann hier oben rechts, kommt ein blauer Pfeil raus, weil nämlich die Pflanzen das CO2 umwandeln in Sauerstoff. Und auch in Zucker. Und natürlich nehmen die Pflanzen auch Wasser auf, hier, das in der Erde ist, das mit dem Regen kommt oder mit Flüssen, mit Bächen, mit Strömen. Und sie nehmen natürlich auch Mineralien auf. Ne? Und dadurch wachsen die Pflanzen durch das Sonnenlicht, durch das Kohlenstoffdioxid. Ne? Die Pflanzen und die Bäume brauchen das. Hier hätte man auch einen Baum zeigen können, der Kohlenstoffdioxid aufnimmt, also einatmet, so wie wir atmen. So ähnlich atmen Bäume und Pflanzen auch. Und die atmen CO2 ein und geben Sauerstoff ab. Und wisst ihr was? Je mehr die Pflanzen und die Bäume einatmen können, desto mehr Sauerstoff geben sie ab und desto besser können sie wachsen und Früchte geben und schön aussehen und mehr Sauerstoff produzieren. So wichtig ist CO2 für den ganzen Lebenskreislauf. Es muss hier alles geben. Sonnenlicht, Wasser, Kohlenstoffdioxid, CO2, Mineralien. Ne? Das muss es alles geben, damit die Pflanzen gut wachsen können. Damit Korn wächst, damit eure Erdbeeren wachsen und die Kirschbäume und die Birnbäume und alle anderen schönen Pflanzen. Hier ist nochmal ein anderes Bild, Photosynthesis. Ne? Hier haben sie das auf Englisch, Light Energy. Wisst ihr, mit dem Licht kommt auch Energie. Ne? Ihr werdet das aus dem Winter kennen, wenn nicht so viel Licht da ist. Ne, dann sind wir eher müde ein bisschen, ne, und haben keine große Lust rauszugehen und so. Ne. Aber im Sommer, wenn mehr Licht da ist, wenn die Sonne früher aufgeht und später untergeht, wenn da mehr Licht ist, dann wächst auch alles gut und schön. Ne. Und dazu braucht es aber auch eben CO2, damit die Photosynthese ablaufen kann. Das müsste euch eigentlich euer Biologielehrer mal erklären können. Und wenn er das noch nicht besprochen hat oder sie, vielleicht habt ihr auch eine Lehrerin, dann fragt ihr einfach mal danach. Oder die Eltern hier, die spreche ich auch mal an. Ne? Geht doch mal in eure Schulen rein da, denn ihr bezahlt die eigentlich mit euren Steuergeldern. Und sagt den Lehrern da, dass sie den Kindern gefälligst mal die Photosynthese beibringen sollen. Denn wenn die Kinder das wüssten, vor allen Dingen auch Jugendliche, dann würden sie nämlich nicht die Schule schwänzen für eine Lüge. Ne? Also, Pflanzen, Bäume und Menschen brauchen CO2. Die Pflanzen und die Bäume nehmen CO2 auf, weil sie es brauchen und geben Sauerstoff ab. CO2 ist ein wichtiger Bestandteil der Atmosphäre. So, guck mal hier, was wir hier haben, der CO2-Schwindel, ein Artikel hier von der Online-Publikation Epoch Times vom 5. April 2007, also 12 Jahre her schon, von Klaus Müller. Und da steht es, CO2 kommt nur zu, jetzt aufgepasst, 0,038% in der Atmosphäre vor. Ne? CO2, nur, also noch nicht mal 1%, auch nicht 0,1%, sondern nur ein Drittel von 0,1%. So viel CO2 kommt in der Atmosphäre, also in der Luft vor, die uns umgibt. 0,038%. Und der menschengemachte Anteil des CO2 liegt bei 3% des Gesamt-CO2. Also, meint ihr, dass so eine kleine, geringe Menge uns umbringen wird oder das Leben auf der Erde auslöscht oder Deutschland in eine Wüste verwandelt? Nein. Also, wer das behauptet, ja, dass hier eine Klimakatastrophe bevorsteht, das sage ich euch ganz klar und deutlich, wie es ist, ja, das ist eine Lüge. Eine Lüge von bösen Menschen. So, da fragen Sie hier, welchen Einfluss hätte eine Reduktion von 10 oder 50% des anthropogenen CO2? Anthropogen heißt also von Menschen gemacht, ne? Ja, da kann man sich dann mal den Artikel hier durchlesen. Von allen Absurditäten im Hinblick auf den CO2-Schwindel ist der sogenannte Treibhauseffekt die Basis des Ganzen, der wohl absurdeste, da er jeglicher physikalischer Grundlagen entbehrt und weil er prinzipiell leicht zu widerlegen ist. Nur das tun eure, beziehungsweise sind es ja nicht unsere Medien nicht, ne? Die erzählen das, ne, was die Politiker denen sagen, ne, damit sie was bekommen, die Medienleute, nämlich was? Geld. Aufträge, Anzeigen und natürlich Status, ne? Da können sie sagen, ja, ich bin bei der Frankfurter Rundschau, na, ich bin beim Spiegel und ich bin bei der großen Pressekonferenz und ich darf der Merkel-Zittertante Fragen stellen. Da meinte er, die würde jemals eine Frage richtig beantworten können. Nee. Ne, also, hier wird die Treibhaustheorie widerlegt. Ne? Absolut widerlegt. Ne. Dann müsst ihr euch dann einfach mal selber durchlesen hier, weil dann dauert, sonst dauert ja hier die Stunde viel zu lange. Also der CO2-Schwindel auf Epoch Times, ein Artikel von Klaus Müller am 5. April 2007. Wisst ihr, Naturgesetze ändern sich nicht. Ne? Auch wenn das hier in Anführungszeichen schon, ne, 12 Jahre alt ist. An den Naturgesetzen ändert sich nichts. Ne? Wenn man Sachen loslässt, dann fallen sie runter. Ne? Ist auch ein Naturgesetz. Und CO2 und Physik, ne? Physik handelt von Naturgesetzen und die ändern sich nicht, weil Gott sie nämlich gemacht hat, diese Naturgesetze. Und Gott hat auch das CO2 gemacht, damit die Pflanzen es einatmen und Sauerstoff abgeben. Ne? Wie bei der Photosynthese. Dann gibt es hier noch eine andere gute Webseite hier. Die heißt www.eike-klima-energie.eu. Eike-klima-energie.eu. Hier haben Sie einen Artikel von 2010, Januar 2010, von Dr. Krause. Kleve, Dr. Krause haben das geschrieben. Hier, Deutschland ist mit, nur mit, jetzt kommt's, ja, 0,000471% am CO2-Gehalt der Luft beteiligt, die die Erde umgibt. Noch nicht mal 0,01%. Hier oben steht die Zahl, ja. Das ist also verschwindend gering, ne? Aber die Leute, die behaupten, ja, hier vom BUND zum Beispiel oder von den Grünen, oh, es wird eine Klimakatastrophe geben, wir müssen unbedingt was tun, ich will, dass ihr in Panik geratet und nicht mehr nachdenkt und keine Naturgesetze mehr kennt, ne? Ihr sollt einfach das machen, was die Politiker euch sagen, weil ihr Angst habt. Sag mal, lasst ihr euch so schnell Angst machen? Von fremden Leuten? Das sind doch alles fremde Leute. Diese grünen Politiker, dieser Habeck und die anderen Politiker da. Kennt ihr die persönlich? Kommen die bei euch zu Hause vorbei und sagen, hey, hallo, wie geht's? Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Sollen wir gleich mal ein bisschen spielen gehen oder ins Schwimmbad oder so? Nee, ne? Das machen sie nicht. Hier haben wir ein wunderschönes Beispiel dafür, dass diese Leute vom BUND oder von Greenpeace oder von den Grünen völlig ahnungslose Stümper sind, Amateure und Kretins, Ne? Die haben keine Ahnung. Hier ist ein Gespräch wiedergegeben von einem gewissen Dr. Ingenieur Urban Kleve aus Dortmund. Der beschreibt eine Begegnung mit einem Mitarbeiter des Bundes Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, wie folgt. Das ist so lustig, ja. Ich lese das mal dann bis hier vor. So, also hier ist praktisch ein Doktor und Ingenieur, also jemand, der sich auskennt mit Physik, ne, mit Naturgesetzen und Technik. Ne, und der hat eine Begegnung mit einem Experten, einem sogenannten Experten vom BUND, vom Bundes Umwelt- und Naturschutz Deutschland. So, dann wurde also hier der Doktor, der Ingenieur, wurde kürzlich auf dem Weg so und so weiter am Stand des BUND von einem Mitarbeiter auf CO2 angesprochen. Danach folgte folgendes Gespräch. Da hat also der Doktor gefragt, hier der Ingenieur, fragt den BUND-Typen, wie hoch ist denn der Anteil des CO2 in der Luft? Antwort: hoch. Ja, wie hoch denn? Sehr hoch. Wie viel Prozent? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Experte weiß nichts. Ne? Der ist überhaupt kein Experte. Was ist denn sonst noch in der Luft? Keine Antwort, nur ein staunendes Gesicht. Dann fragt der Ingenieur den Experten vom BUND, haben Sie schon mal etwas von Sauerstoff gehört? Ja, sicher dat, Sauerstoff ist in der Luft. Wie viel Prozent denn? Weiß ich nicht. Da sagt der Doktor Ingenieur hier, meine Antwort 21%. Das erschien dem BUND-Mitarbeiter glaubhaft. Neue Frage des Ingenieurs. Was ist denn sonst noch in der Luft? Haben Sie schon mal etwas von Stickstoff gehört? Ah ja, sicher dat. Stickstoff ist auch noch in der Luft. Ja, wie viel Prozent denn? Weiß ich nicht. Der Ingenieur dann etwa 78%. Der Gesprächspartner vom BUND dreht sich um und sagte, das glaube ich nicht, das kann nicht stimmen, denn dann bleibt ja für CO2 nichts mehr übrig. Drehte sich um und ging. Dann sagt hier der Ingenieur bzw. hier die EIKE Klima-Energie-Webseite, er hatte diesmal fast recht. Es sind nämlich nur 0,038% CO2 in der Luft. Ne? Genauso wie Sie es hier auch geschrieben haben. CO2 kommt zu 0,038% in der Atmosphäre vor. Ne? Hier bei dem Artikel von Epoch Times von Klaus Müller. Der CO2-Schwindel. 0,038% CO2 in der Atmosphäre. Und das sagt er hier auch, hier auch ein unabhängiger Experte, der wirklich Ahnung hat, ne? Kein blöder Schwätzer, kein ahnungsloser, aufgeblasener Angeber, der gerne euch vorschreiben möchte, was ihr essen sollt, wann ihr Auto fahren sollt, ob ihr mit dem Flugzeug fliegt. Ja, ob der Vater ein SUV kauft oder nicht, sind nämlich schicke Autos. Wisst ihr was? Die deutschen Autos, ja, sind mit die besten auf der Welt und die umweltfreundlichsten. Ne? Also es sind nur 0,038% CO2 in der Luft. Davon produziert die Natur 96%. Hier, was ihr hier links seht, ja. Wälder, Wiesen, Blumen, Pflanzen, auch die Ozeane, ne? Oder Kühe, ne? Also die Natur produziert 96% von diesen 0,038%. Den Rest von diesen 0,038%, 4% der Mensch. Ja, das sind 4% von 0,038%, also 0,00152%. Wisst ihr, das ist wie ein Staubkorn in einem Wasserglas. Ne? So hier, also wenn man hier ein Staubkorn reinmachen würde, meint ihr, das würde ich schmecken, dann das Staubkorn oder ihr? Nee. So, der Anteil Deutschlands am menschengemachten 4% des Gesamt-CO2-Anteils in der Atmosphäre ist 3,1%. Also Deutschland beeinflusst, jetzt kommt es, ja, 0,000472% des CO2 in der Luft. Ja. Damit wollen wir die Führungsrolle in der Welt übernehmen, was uns jährlich an Steuern und Belastungen etwa 50 Milliarden Euro kostet. Was die Grünen vorhaben, ist eine Diktatur, wo keiner mehr so leben kann, wie er gerne möchte. Und ihr alle werdet, wenn die Grünen hier die Macht ergreifen, ne, dann werdet ihr alle ganz dumm aus der Wäsche gucken, weil sie euch dann nämlich vorschreiben werden, und zwar bis ins Kleinste rein, ja, was ihr esst, wie viel Strom ihr verbraucht, ob eure Xbox vielleicht nicht dann doch zu viel Strom verbraucht und weggemacht gehört, ob man mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, ne? Ob das Bahnfahren teurer wird, der Strom übrigens, ne, der ist auch viel teurer geworden. Die Industrie wird mit unglaublichen Steuerbelastungen überzogen. Alles, alles, alles wird teurer werden. Ne? Das ist das, was die Grünen wollen. Und auch große Teile der SPD natürlich und der Linken und auch große Teile der CDU. So, also Deutschland beeinflusst 0,000472% des CO2 in der Luft auf der ganzen Erde. Das, also, viele Leute sagen also, wir müssen das Klima retten. Dabei haben sie überhaupt keine Ahnung von den verschiedenen Klimazonen, die es gibt. Und sie beantworten auch die Frage nicht, ja, welche Werte müssen wir denn erreichen, damit das Klima gerettet ist? Wir brauchen das Klima nicht zu retten. Wisst ihr, wir müssen Menschen retten, ne? Und wen eigentlich, ne? Unsere eigenen Familien müssen wir erstmal retten, damit sie nicht auseinandergesprengt werden durch Lügen von hundsgemeinen Leuten, ne, die euch in Angst und Panik versetzen und sogar so weit gehen, dass sie das Eigentum anderer Leute zerstören, wie neulich da diese vier Porsche, die abgefackelt worden sind von Vollidioten und Kriminellen und Terroristen, ne. Straftaten sind niemals gerechtfertigt durch irgendwas. Eine Straftat ist eine Straftat. Jemandem das Auto kaputt zu machen, was einem selber nicht gehört, ja, das Eigentum anderer Leute zu beschädigen, ist immer eine Straftat. Und nicht, und die Schule zu schwänzen, wegen einer Lüge, ist auch eine Straftat. Und wenn eure Lehrer euch dazu aufrufen, da muss ich auch hier mal die Eltern ansprechen, wenn die Schule dazu aufruft, dass die Kinder daran teilnehmen sollen, an diesen Fridays for Future Demonstrationen, ja, dann reicht ihr mal ganz schnell eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein oder stellt Strafanzeige gegen die Lehrer und die Schule, den Schuldirektor oder die Schuldirektorin. Hier als Christ sage ich euch, sollten wir nicht erstmal Menschen, unsere Menschen, ja, aus Armut und Krankheit und Einsamkeit retten? Sollten wir das nicht erstmal tun? Sollten wir nicht erstmal Nächstenliebe walten lassen untereinander? Ne? Die Kinder unseres Volkes lieben, ja, und das heißt ihnen die Wahrheit sagen. Ne? Die Wahrheit. Jemandem die Wahrheit zu sagen, tut vielleicht im Moment dann auch mal weh, ne? Weil wenn man ihnen sagt, guck mal, du bist betrogen worden, dann sagen viele Leute, oh ja, stimmt ja, aber was war ich nur für ein Idiot? Nee, ihr seid nur dann Idioten, Wenn ihr Fakten nicht glaubt, wenn ihr den Menschen nicht glaubt, die euch Fakten präsentieren, wie ich das hier getan habe, dann seid ihr nicht nur Idioten und Ignoranten, sondern die Leute, die das tun, ja, die haben sich selber schon verflucht. Also das Klima im Sinne eines globalen Klimas gibt es nicht. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es arktisches Klima, es gibt Wüstenklima, es gibt auch die Dschungel, subtropisches Klima, es gibt auch Hochgebirgsklima, da wachsen zum Beispiel andere Pflanzen als unten im Tal, da gibt es auch andere Tiere. In jeder Klimazone gibt es auch Tiere, die auf und Pflanzen und Bäume, die angepasst sind an diese speziellen Klimaverhältnisse. So, da gibt es auch das Meeresklima, das Küstenklima und das kontinentale Klima. Also es gibt jede Menge verschiedene Klimas. Welches davon soll denn gerettet werden? Könnt ihr ja mal fragen, ja? Mal gucken, wie dumm sie dann aus der Wäsche gucken. Und wann ist die Rettung erreicht? Bei welchem Datenstand können wir uns zurücklehnen und sagen, ja, endlich, jetzt ist das Klima gerettet. Jetzt können wir mal daran gehen, vielleicht Arbeitsplätze zu schaffen. Wisst ihr, junge Leute brauchen Arbeitsplätze. Redet die Regierung davon? Reden die Grünen davon, dass sie euch Arbeitsplätze schaffen wollen? Beziehungsweise der Industrie und der Wirtschaft, dem Mittelstand? Rahmenbedingungen schaffen, die Investitionen erleichtern und dadurch Arbeitsplätze schaffen. Oder wollt ihr denn euer ganzes Leben mit nichts tun verbringen, den ganzen Tag vom Fernseher rumhängen? Oder wollt ihr was schaffen und was leisten, wo andere Leute sagen, hey, hast du gut gemacht? Wollt ihr das oder wollt ihr lieber rumhängen und irgendwie von 400 Euro leben im Monat und bei Mama im Keller sitzen und kiffen und alte Platten hören oder was? Meint ihr, das ist ein Lebenssinn? Nee. Also ich hätte schon gerne eine Antwort von den sogenannten Klimawahnsinnsschützern. Wann denn das Klima gerettet ist? Das sollen sie uns doch mal sagen. Die müssen die Antwort geben. Die Menschen, die behaupten, es gäbe eine Gefahr für Menschen durch menschengemachten Klimawandel. Und nebenbei gesagt, die Sonne hat den größten Einfluss auf das Wetter und die Temperaturen. So, also lasst euch nicht verrückt machen oder in Panik versetzen, denn dazu gibt es hinsichtlich des Klimas überhaupt keinen Grund. Und dann gibt es auch noch eine Tatsache. Menschen, die in Panik sind, die können nicht mehr denken. Wollt ihr denn gar nicht mehr denken? Das wäre aber ganz schlecht, denn Menschen zeichnet aus vor den Tieren und den Pflanzen, dass wir denken können. Viele jedenfalls, nicht alle. Bei Politikern kann man mittlerweile, insbesondere bei Berufspolitikern, da kann man mittlerweile wirklich ganz massiv den Eindruck haben, tja, schade, aber die können nicht denken. Dafür können sie aber lügen. Und vor denen müsst ihr Angst haben. Angst müsst ihr haben vor denen, die euch anlügen, damit sie Macht und Geld und Posten und Status bekommen. Und die keine Ahnung haben von Tatsachen, wie die rot-grünen Angstmacher und Schwarzmaler. Und ich sag euch, keine Angst also, die Erde geht niemals unter. Keine Sorge, sie wird auch niemals vernichtet werden. Woher weiß ich das? Mein Gott und sein Gesalbter, der König der Könige, die haben es mir gesagt, mir mitgeteilt. Jesus Christus, er lügt nämlich nie, nie, nie. Christus lügt nicht. Und der lebendige Gott, der wird dafür sorgen, dass die Erde nicht vernichtet wird ne, und dass die Erde auch nicht untergeht. Und das schreibt er auch in der Bibel. Ne. Sagt euch auch niemand. Ne. Komisch, ne? Aber ich habe es euch jetzt gesagt. Und ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal hier, da könnt ihr ganz viele Filme sehen über die Bibel, auch über, ne, was eigentlich Aliens sind, ne? Aliens und Totengeister, was hier Apokalypse ist, ne? Abraham, ne? Und dass es erfüllte Prophezeiungen gibt und dass die Bibel Geschichtsschreibung liefert, unsere Geschichte, ne? Das tut sie nämlich. So, da könnt ihr hier ganz viele Filme sehen. Hier beliebte Videos, zum Beispiel auch über Riesen, die es wirklich gegeben hat. Hier könnt ihr mal so ein Bild sehen hier von den verschiedenen Riesen. Ganz links unten hier, da steht ein Mensch, der ist ungefähr so groß wie ich, so 6 Fuß und noch was. Riesen hat es wirklich gegeben, ja, ja. Davon spricht die Bibel auch. Also, super interessant, ne? So. Ich weiß es von Gott und seinem Christus Jesus, die Erde wird niemals untergehen. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch eher vor den Leuten, die euch anlügen. Und deshalb müsst ihr schlau sein, ne? Müsst viel lernen, damit ihr Lügner erkennen könnt und aufdecken könnt, dass sie euch belogen haben. Zahlen lügen nicht, sagt man so, ne? Aber Lügner fälschen Zahlen und Statistiken. Und wie der Apostel Paulus gesagt hat, prüft alles und das Gute behaltet. Ne? So, und damit verabschiede ich mich. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich euch hier ein paar Denkanstöße geben konnte und dass ihr aktiv werdet. Ne? Wisst ihr, wir sind eine aktive Nation. Ne? Und Kinder möchten immer gerne was machen, Jugendliche möchten auch gerne was machen. Ja, dann macht was. Ne? Macht euch auf die Jagd nach der Wahrheit. Und dann könnt ihr mit der Wahrheit und mit Tatsachen, könnt ihr die ganzen Lügner dieser Welt nämlich dahin schicken, wohin sie gehören. Und Gott weiß, wo sie hingehören. Das hat er schon geschrieben. In diesem Sinne, ja, freut euch auf die Apokalypse, nämlich auf die Enthüllung der Söhne Gottes, die hier auf der Erde alles wieder in Ordnung bringen werden. Und diese Söhne Gottes, das sind Christen. Und ihr könnt sogar dabei sein, wenn ihr auch Christen seid. Gott hat uns den Sieg versprochen über alles Böse. Und da könnt ihr dabei sein. Also lernt von Gott. Er ist der beste Lehrer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.